ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich berichte euch heute von den Abenteuern des Raumschiff Rumdenker. Die Besatzung des Raumschiffs besteht aus Evelina, Julian, Nibras und Sven. Und die vier haben da ein Format, das sich so leicht, glaube ich, gar nicht einordnen lässt. Denn sie machen eigentlich eine Art Laber-Podcast, aber sie nennen sich auch die Intergalaktische Informationsrevue. Und das bringt einen zweiten Aspekt rein, denn sie sind also nicht nur Raidinger, sondern auch Hoaxilla. Ja, um das zu verdeutlichen, hört ihr da vielleicht mal selber rein. Bevor ich da gleich nochmal... Du darfst ja ruhig hm sagen. Nee, das ist vollkommen richtig. Aber nicht so viel hm, wenn andere reden. Dann klingt das so nämlich so, als ob dir alle anderen dir etwas vortragen. Ah, das ist ja gar nicht so. Ja, eben. Das heißt, wir müssen entweder alle hm sagen oder keiner. Ich glaube, ich sage ab jetzt einfach nicht mehr hm. Wir sind ja alle Captain auf diesem Raumschiff. Die Frage ist, ob wir noch genug Treibstoff haben und ob das Bier kalt ist. Die vier haben also ein festes Thema je Folge und schweifen da natürlich auch ein bisschen ab, aber oft bleiben sie auch bei dem Thema und diskutieren dann darüber. Das geht manchmal sehr in die Tiefe, manchmal nur ein bisschen und das Themenspektrum ist extrem groß. Ich bin auf eine Wohnform gestoßen, die ich so nicht kannte. Habt ihr schon mal was von der russischen Kommunalka gehört? Mm-mm. Also erstmal, nee. Also der Begriff, der ist mir mal begegnet, aber ich kann damit jetzt nichts Konkretes anfangen. Also die Kommunalka ist entstanden im russischen Zarenreich aufgrund mangelnden Wohnraums. Und die Idee der Kommunalka wurde in der Sowjetunion weitergeführt. Und auch da war das Thema, es gab zu wenig Wohnraum. Und was die sowjetischen Besatzer dann gemacht haben, sie haben die Wohnungen der Aristokraten genommen und derjenigen, die sich großen Wohnraum leisten konnten, haben die enteignet und haben gesagt, so, aus deiner Riesenwohnung machen wir jetzt 5. Die Besatzung hat nicht immer einen Spezialisten für jedes Thema an Bord und geht deshalb auch nicht immer bei jedem Thema direkt in die Tiefe. Aber die Besatzung ist sehr interessiert an den ganzen Themen und informiert sich vorher, bereitet sich auf die Sendungen vor und begibt sich bei ihren Erkundungen manchmal auch in Lebensgefahr, wie hier bei der Gewürzverkostung. Ich teile die Zimtrinde brüderlich hier mit euch. Jeder kriegt ein Stück Rinde. Ein Stück Baum im Mund. So, dann guten Hunger. Okay. Ja. Zimtschock. Gar nicht mal so gut. Aber Moment, es kommt noch, wenn man drauf beißt. Also es ist sehr knackig, wie man sich Holz so vorstellen muss. Aber es kommt wirklich. Oh wow. Es kommt aber jetzt mit großen Schritten hier. Man muss dran saugen. Mhm. Und es ist der Wahnsinn, oder? Das ist schon der Wahnsinn. Mit meinem ganzen Ernst. Kennt ihr diese Kaugummis? Big Red. Ja, ja. Ja. Big Red. Ja. Und, es ist viel besser als Big Red. Und es ist vor allem, es hat auch diese Schärfe ja, von mir. Es ist total scharf. Nehmt mal eure Zunge und drückt sie so richtig stark an die Rinde. Wie heftig und intensiv. Das brennt. Okay, der Zimtgeschmack verdrängt gerade Kardamom und Eigenschmack. Ich spuck die Rinde jetzt aus. Ich habe sie runtergeschluckt. Aber du hast jetzt einfach dafür. Entschuldigung, aber ich hoffe, da passiert hier nichts, wenn man sieht. Das ist überhaupt nicht gesundheitsschädlich. Das ist natürlich. Du bist jetzt morgen die Ruhe selbst, den ganzen Tag. Wenn ihr also den Funk von Raumschiff Rumdenker abhören möchtet, dann solltet ihr vielleicht ein paar Dinge mitbringen. Also erstmal müsst ihr natürlich ein offenes Ohr haben für die ganzen verschiedenen Themen, die sie da abdecken. Also es geht ja von Wohnkultur über Backpacking bis hin zu Alien-Filmen und so weiter und so fort. Es sind ganz viele verschiedene Themen, die sie abdecken. Und da muss man eben dann Interesse mitbringen oder man lässt eben die Folgen aus, die einen überhaupt nicht interessieren. Das Interessante ist nun mal, dass die vier oft selber nicht besonders viel Vorwissen hatten vor der Vorbereitung auf die Episoden und deswegen selbst viel entdecken und sie dabei quasi zu beobachten, macht dann auch nochmal Spaß. Ihr solltet auch eine Toleranz für Audioqualität mitbringen. Die ist nicht am oberen Anschlag, würde ich mal sagen, aber die vier wissen, dass das ein Problem ist und arbeiten wohl daran. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das besser wird. Aber ich finde sie auch so schon sehr gut hörbar. Für mich zählt dann eher das Inhaltliche. Ja, das war's mit dieser Episode. Hört in den in Raumschiff Rumdenker rein. Vielleicht stattet er der Besatzung mal einen Besuch auf ihrer Homepage ab, raumschiff-rumdenker.de. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.